guckt, woher wir kommen. Wenn wir die 70er Jahre nehmen, wenn wir da Willy Brandt haben, wo man damals gesagt hat, wir müssten mehr Demokratie wagen, wo das dann bei Schröder schon hängen blieb, dass man sagt, jetzt muss man mehr Volkswagen. Ich habe im Moment den Eindruck, dass der Merz ganz klar, der Bundeskanzler, die Losung hat, wir müssen mehr Rechtswagen. Und diesen Wind kriegen wir gerade zu spüren. Und weil du das angesprochen hast, wohin wir segeln, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man den Eindruck hat, wir haben einen festen Kurs. Und der Kurs ist so, dass alles gegen die Antifaschistin geht, wo man merkt, wird das zum Feindbild? Wird das wirklich zum Feindbild, dass man irgendwie sich Sorgen machen muss um Antifaschistinnen, die gegen Faschisten vorgehen? Oder worüber sprechen wir hier? Radio Korax, haben Sie 1-2 Minuten Zeit? Ja, für Radio Korax habe ich immer Zeit. Das höre ich gerne. Ich setze mich immer ins Teilauto, hier um die Ecke, wenn ich Bücher ausfahre. Und dann stelle ich als erstes Radio Korax ein. Gut. Was ist typisch ostdeutsch, Ihrer Meinung nach? Typisch, das überhaupt? Ja, typisch ostdeutsch ist, wenn du eine Tüte hast, wo zum Beispiel Gummibärchen oder sowas drin ist, so mit so einer Plastefolie, ja. Und der Westdeutsche würde niemals auf die Idee kommen, mit den Zähnen zu versuchen, diese Tüte aufzumachen. Das ist typisch ostdeutsch. Typisch ostdeutsch. Das ist, ich würde erstmal sagen, im allgemeinen Bild würde ich behaupten, das ist Bier trinken oder Anglerhüte. Sprache. Das, also das ist ja dialektmäßige. Ich würde mal sagen, die Sorben, aber es liegt daran, dass ich in Sachsen, aus Sachsen eigentlich gebürtig komme und ich da immer an die Sorben denken muss, das ist irgendwie typisch, das ist ja typisch Sachsen. Ja, Schlager Süßtafel. Wer ist die Hass? Udo Lindenberg, ja. Okay. Also ist zwar kein Ossi, aber der gehört irgendwie mit dazu, ja. Ich denke, es gibt gar nicht so wirklich typisch Ostdeutsch. Also ich kann jetzt nicht sagen, was typisch Ost- oder Westdeutsch ist. Bis auf die Uhrzeit. Das Uhrzeitthema ist, glaube ich, so ein typisch ostdeutsches Ding. Also Dreiviertel und Viertel, das verstehen die drüben nicht. Ostdeutsch, dass Frau Merkel hier so lange am Ruder ist. Ja, wenn ich hierher komme, sieht es immer noch sehr traurig aus in Halle gerade. Okay. Viele Dreckecken und es geht nicht voran irgendwie. Typisch Ostdeutsch ist es, im Gegensatz zu den dann typisch Westdeutschen, leiser zu sprechen und nicht so großhuberig, bedeutungsschwanger, voll vollkommenen Blödsinn bei gleichzeitiger totaler Ahnungslosigkeit zu erzählen. Die Menschen im Westen Deutschlands, Nordrhein-Westfalen, die sind tatsächlich unhöflicher. Mhm. Also gerade so einfach auch mal auf der Arbeit begrüßen oder wenn man bei einer Freundin ist, die Eltern begrüßen, das war da überhaupt nicht. Ja. Hier gang und gäbe, aber da überhaupt nicht. Onkel Abo macht den besten Döner dieser Stadt. Liegt wohl daran, dass die Stadt nur diesen Dönerladen hat. Das ist der letzte Bus hier weg und du hast ihn verpasst. Hier kannst du Träume sterben sehen und wie die Seifenblase platzt. Am Fußballplatz im Niemandsland bestellst du ein Bier. Im Naherholungsgebiet, wo der Jugendclub schließt. Komm, wir hauen hier ab mit dem Auto durch die Nacht. Immer nur der Nase nach, direkt an den Baum gerast. Blühende Landschaft, seit dem ersten Tag. Das Chemiewerk glitzert in der Sonne, Smog steigt übers Dach. Jeden Tag um 8 wird der Bordstein hochgeklappt. Doch an der Bushaltestelle gibt es billig Bier und Schnaps. Am Bahnhof kommt dreimal am Tag ein Zug. Du fährst für immer von hier weg oder kaufst dir Crystal Meth. Altersheim und Kindergarten, hier bist du zu Hause. Du bist in Bitterfeld geboren und kommst aus Bitterfeld nicht raus. Ostdeutschland sind die Menschen mit dem lustigen Dialekten für mich. Ostdeutschland sind die Menschen mit einer etwas schnoddrigeren Schnauze vielleicht im Umgang. Ostdeutsche kennen und trinken Pfeffi, also Pfefferminzlikör. Ostdeutsche sind die, die Witze über Bananen machen, obwohl das, glaube ich, auch Westdeutsche machen, aber so in der Selbstironie vielleicht. Ostdeutsche sind für mich aber auch im Bundesdurchschnitt die, die ärmer sind. Und Ostdeutsche sind für mich die, die vielleicht öfter geschieden sind. Und die weniger christlich sind, würde ich mal behaupten, und die gerne an die Ostsee fahren. Für mich gehört halt auch dazu, dass man, wenn man irgendwie durch Ostdeutschland fährt, in jedem kleinsten Kaff gibt es ein Art Asia-Bistro-Restaurant oder was auch immer, eine Dönerbude. Das ist so Teil des Stadtbildes jeder ostdeutschen Stadt, also für mich. Ja, wenn man sich derzeit anguckt, die Debatte um die Repräsentanz von Ostdeutschen in Führungspositionen, dann muss man sozusagen häufig feststellen, dass wenn über eine Ostquote, die eigentlich sozusagen der einzige Mechanismus wäre, um dem sozusagen entgegenzuwirken, dieser Nichtrepräsentanz von Ostdeutschen in Führungspositionen, dass da immer sozusagen gesagt wird, das ginge ja nicht, weil man nicht klar definieren könne, wer Ostdeutsch sei und wer eben nicht. Dazu möchte ich ein Beispiel nennen. Mit einer Seniorendelegation weilte ich zu einer Exkursion bei der Europäischen Union in Brüssel. Wir besuchten natürlich mit großem Interesse die Thüringer Vertretung. Es war nicht zu überhören, dass die Mitarbeiter keine Thüringer waren. Es stellte sich dann heraus, dass alle Mitarbeiter aus den alten Bundesländern kamen. Wenn man sich beispielsweise anguckt, dass derzeit in Bautzen bei Bautzener Senf gestreikt wird in der Nahrungsmittelindustrie, weil eben die Beschäftigten dort 700 Euro weniger im Monat verdienen bei Bautzener Senf im Vergleich zu ihren Kolleginnen und Kollegen im Westen, dann ist dort ganz klar anhand der Lohnfrage klar, wer Ostdeutsch ist und wer eben nicht. Und es ist auch klar, wenn man sich die Rentenbescheide anguckt derzeit. Der Osten ist eine Reise wert, den sollten Sie besuchen. Hier gibt's noch ein Stück vom neuen deutschen Kuchen. Die Rosinen sind schon weg, das macht ihn etwas trocken. Doch in mancher träumender Hand klebt noch ein fetter Brocken. Geboren bin ich in Chemnitz. Ah. 94, Anfang 94 bin ich geboren und wir sind dann von der Stadt aufs Land gezogen. Das heißt, ich bin eher Dorfkind als Stadtkind. Weil wenn man Kind ist, ist es super, auf dem Dorf aufzuwachsen. Du hast Freiheit, du kannst gefühlt machen, was du willst. Wir hatten direkt hinter dem Haus meiner Eltern geht der Wald los. Ich glaube, es war immer so ein Event, ach, heute ist mein Polizeiauto gesichtet worden. Die haben dann immer versucht, sich hinterm Weihnachtsbaum zu verstecken und zu blitzen. Aber da direkt daneben die Bushaltestelle des Schulbusses war, haben natürlich alle Kinder ihren Eltern Bescheid gesagt. Und dann war das so, nach 2, 3 geblitzten Autos wussten es alle im Dorf und dann war das hinfällig. Also ich bin in einem kleinen Kaff namens Werdau aufgewachsen. Ich bin in einer relativ großen vietnamesischen Community aufgewachsen. Also ich hatte immer so eine Art Parallelleben im deutschen Kindergarten und im vietnamesischen Sozialblock. Ja, das war immer ganz witzig eigentlich. Also zumindest in unserer Blase. Meine Heimatstadt Seifeld in Thüringen liegt nun einmal in Ostdeutschland. Das war vor, während und nach dem Krieg so. Wir haben hier gelebt, gelernt, geliebt, hatten keine Alternative und haben das Beste draus gemacht. Wir lebten gut und waren zufrieden. Nach dem Krieg war für uns wichtig, kein Fliegeralarm mehr. Die Versorgung war inzwischen gewährleistet und wir durften wieder in die Schule gehen, einen Beruf erlernen, im Chor mit anderen jungen Menschen singen und tanzen. Wir durften uns entfalten, jeder nach seinen Leistungen und nach seinen Talenten. Also ich bin Jahrgang 90 und ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo meine Eltern sehr unter der Wiedervereinigung gelitten haben. Ja? Also ich habe das mitgekriegt, dass in meinem Freundeskreis viele Eltern positiv darüber geredet haben. Meine Eltern haben das schon reflektieren können, dass das natürlich eine gute Sache ist, kein gespaltenes Deutschland mehr zu haben. Aber die haben dadurch beruflich starke Konsequenzen zu spüren bekommen, weil die beide an der Universität gearbeitet haben. Und mein Vater war quasi Professor für wissenschaftlichen Kommunismus. Und das war natürlich nach der Wiedervereinigung so ein Ding, da beruflich mit weiterzumachen. Ich weiß, dass ich als Kind, kann ich mich daran erinnern, dass er erzählt hat, dass an der Uni dann nur noch westdeutsche Leute auf einmal angestellt waren. Und dass ihn das sehr aufgeregt hat, weil er natürlich viele Leute im Osten Deutschland kennengelernt haben, die sehr gut geforscht haben, sehr gute Sachen gemacht haben, ohne gleich immer sofort im System treu zu sein. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin ja genau 1990 in Hoyerswerda geboren. Und genau, mein Vater selbst war ja auch, genau, der kommt ja, war damals jemenitischer Gaststudent. Durch meine Großeltern war der auch oft in Hoyerswerda und der hat auf jeden Fall sehr viel, der wurde halt tagtäglich beleidigt, wurde in der Straßenbahn bespuckt, geschubst. Da gab es halt keinen Tag vorbeigegangen eigentlich in Hoyerswerda, wo er nicht irgendwie angegriffen wurde. Und das macht natürlich auch was mit der Beziehung zwischen meinen Eltern. Brandanschläge, Randale. Werden Ausländer und Asylbewerberwohnheim in Hoyerswerda ständig von Skinheads überfallen. Und mancher Bürger klatscht Beifall. September 1991. Es herrscht Ausnahmezustand in Hoyerswerda. Die Bilder eines Mobs, der tagelang die Ausländerwohnheime der Stadt angreift, sie gehen um die Welt. Dem wurde Geld zugesteckt, ihr braucht nicht arbeiten, nicht. Und wir im Prinzip als Deutsche waren hier die zweite Garnitur, die wir ja sowieso sind. Und ich glaube, im Namen hier auch aller zu sprechen, dass wir froh sind, dass die raus sind hier, die Ausländer. Also auch mit Gewalt? Ja, natürlich. Geht am schnellsten. Habt ihr ja gesehen. Sonst reden können sie alle. Die Stadt und alles kann reden, aber das dauert ewig. Aber wenn sie mit Gewalt auftreten, dann geht es innerhalb von 1-2 Wochen. Ich versuchte auf den Film starrend die Gesichter zu entziffern. Trugen sie noch die Züge der Bauarbeiter? Ich gehörte zu ihnen, langes Zehr, die sich bewegt hatten von Bauplatz zu Bauplatz für Geld und gute Losungen in die frohe Zukunft. Ich sah hasskalte Fressen von Jünglingen und die satten Gesichter Erwachsener, die aus ihren Wagenbogen grinsten. Was für eine Rasse, fragte ich mich, hatte sich hier eingenistet, in den banalen Neubauten auf den rohen Maschinen? Was hatte sich ausgebildet in dem faulen Frieden, in der Langeweile des Staates, in dem Schreberland zwischen Losung und Leben? Sie waren sesshaft geworden. Sie waren nicht weitergereist in die Zukunft, nicht in die Welt. Sie hatten sich eingerichtet in ihrem billigen Eigentum. Sie sprachen keine Sprache außer der eigenen. Sie kannten nicht der Erde vielfarbene Menschheit. Unwissend und argwöhnisch betrachteten sie die Fremden, denen die Stadt Obdach bot, ahnungslos, böse, toll vor Verachtung. Und sie ruhten nicht und ließen randalieren, bis das Pack auf Transport ging. Aber ich hatte sie eben noch an diesem gespenstischen Gerät gesehen, mit rastlosen, schamlosen, zerflossenen Mienen, geduckt in Korridoren, in Sessel geworfen, verzweifelnd, schwafelnd oder schweigend. Es war ihnen, den Erbauern von einst, den berühmten Leuten, etwas zugestoßen. Man war mit ihnen umgesprungen, wie kein Polier, kein Polizist es einst gewagt hätte. Es war etwas hereingebrochen, eine namenlose, eine Naturgewalt, die das Gelände entseelte und die Betriebe verödete, die sie enteignete ihres unbestimmten Besitzes, ihrer Sicherheit, zersiebt, zerstreut, entlassen, außer Kraft gesetzt ihr Leben. Wer waren sie nun? Ihre Blicke, Ihre Rechnungen sagten, verächtliche Wesen. Das hatte man mit ihnen gemacht. Und nun zeigten sie ihre Kraft den Schwächeren und erwiderten die Gewalt, die sie erfuhren, auf einen Schlag. Sie konnten, sie mussten wünschen, nicht die Letzten zu seinem Staat, nicht die Allerletzten. Nun schlugen sie zu. Was für Elendsgestalten, dachte ich. Ein unterentwickeltes Land, eine Dürrezone des Mitgefühls, ein Katastrophengebiet. Sie selbst waren Fremde im Ausland hier, auf der Flucht. Wohin wollten sie? Wohin geraten? Ich stellte den Kasten ab, um Stillschweigen zu bewahren oder sie zu verbergen in der Dunkelheit, aber sie waren jetzt im Raum. Glück auf, sagten sie. Antworte uns. Glück auf. Wem gehört die Welt? Glück auf, Kollegen. Ich gehörte noch zu ihnen. Weiter hab ich nicht gelernt. Ich hab dieses Land in jedem Winter treu gewarnt. Die Lunge ist wie ein Sack mit Kohlebrocken voll. Im Herzen Asche, in den Adern Alkohol. Ach, meine Huber Brigitta ist pleite. Und die letzte Schicht lang schon verkauft. Und mein Bagger, der stirbt in der Heide. Und das Erdbeben hört endlich auf. Und das Erdbeben hört endlich auf. Und das Erdbeben hört endlich auf. Ich bin zwar in Halle geboren, war dann aber lange in Brandenburg auf dem Dorf und das war schon ein hartes Pflaster, was so Neonazis anbelangt. Zum Glück hatten die irgendwann so viel Langeweile, weil da gab es kaum Menschen auf diesem Brandenburger Dorf, die so in ihr Beuteschema passten, dass sie sich dann selber immer gegenseitig verprügelt haben aus Langeweile. Es war immer ganz praktisch irgendwann. Und wenn ich so mit westdeutschen Freundinnen und Freunden geredet habe, dann war denen so eine gewaltbereite Neonazi-Szene nicht so bewusst in ihrer Jugend, aber die kannten genauso gut wie ich Rassismus, der gesellschaftsfähig ist, aus ihrer Familie, aus ihren Umkreisen, aus der Schule und so. Auf dem Dorf gibt es nicht viele Möglichkeiten. Da gibt es halt so zwei Möglichkeiten, sich zu engagieren. Das ist in der Feuerwehr oder im Sportverein. Und darüber hinaus gibt es dann halt nicht viel. Oder beziehungsweise selbst das gibt es halt in vielen Dörfern nicht, was halt auch echt schade ist. Und in der Stadt kennt man diese Möglichkeiten meistens gar nicht. Und im Dorf fühlen sich die Menschen leichter vernachlässigt, weil sie eben nicht so viele Möglichkeiten haben, irgendwie teilzuhaben an der Gesellschaft oder irgendwas selbst zu gestalten, wenn sie das wollen. So richtig wahrgenommen als etwas andere Welt oder ja, anders zu sein, hat für mich erst angefangen, als ich wahrgenommen habe, dass Menschen mich abfällig irgendwie angucken oder bestimmte Worte für uns benutzen oder genau, also erst durch rassistische Erfahrungen habe ich angefangen, mich fremd wahrzunehmen. Und in der Schule hat es dann angefangen, genau, dass ich dann vor allem, als ich aufs Gymnasium gewechselt bin, dass das dann halt auch anfing, dass man so eigene Rassismus, also so bewusst Rassismuserfahrung gemacht hat, indem man irgendwie beschimpft wurde, genau, indem man halt irgendwie als anders markiert wurde über eine ziemlich direkte Anrufung als nicht hierher gehörend. Also ich glaube, wenn man die 1990er Jahre nochmal sich vor Augen führt, also eine Zeit, in der jedenfalls über lange Jahre eine Art gesellschaftspolitisches Vakuum herrschte, in der der alte Staat DDR nicht mehr und der neue Staat Bundesrepublik noch nicht angekommen war und in nicht wenigen Regionen Ostdeutschlands eine rechtsextreme Jugendkultur das Deutungsangebot ja nicht nur für eine Generation von Jugendlichen war, sondern auch ein Ordnungsfaktor. Wer hat die Atmosphäre an den Berufsschulen, in den Kreisstädten bestimmt? Wer hat in den Jugendclubs angesagt, welche Musik gehört wird? Wer wurde verprügelt und wer musste weglaufen? Also ich kann nur für meine Eltern und viele ihrer Freundinnen und Freunde aus der vietnamesischen Community sagen, dass das halt schon ein krasser Umbruch war. Also anstatt so dieses Gefühl von Einheit und irgendwie Freiheit und was auch immer, war es eigentlich für viele von meinen Eltern auch das Gegenteil davon. Also Unsicherheit, Ungewissheit. Was passiert jetzt eigentlich? Was ist mit unseren Verträgen? Müssen wir jetzt zurück oder wie überleben wir? Weil es ja auch alles weggefallen. Es war schon auch ein krasser Umbruch zum Negativen für viele, weil sie einfach auch plötzlich auf der Straße waren. Es war ja tatsächlich eine Zeit, in der die Mehrheit aller Ostdeutschen, und zwar ganz egal, wo sie sozial, politisch oder so vorher oder zu dem Zeitpunkt gestanden haben, wo sie in irgendeiner Weise irgendwie Negativerfahrung mit der Übermacht des westdeutschen Staates hatte. Ob das die Besetzung der Universitätsleitungsebenen oder auch der ökonomischen Leitungsebenen war, ob das eben die Entlassungswellen war, klar, es war eine andere Form. Also es gab für alle, ja, man kann es wirklich mal sagen, alle Ostdeutschen verbinden tatsächlich mit dieser frühen 90er Jahre eine in der Regel Negativerfahrung. Und das zeigt, dass die Erfolge, die heute die gesellschaftliche Rechte in Ostdeutschland erzielt, nicht nur auf den blanken Zahlen der Wahlerfolge beruhen, sondern auch auf dem Faktor der weitgehenden Entpolitisierung und Entleerung gesellschaftlicher Räume und dem Umstand, dass es doch eine ganze Reihe von Akteuren, aber auch von Elementen einer Atmosphäre gibt, die es der extremen Rechten, sagen wir mal, leichter machen. Unseren Ostdeutschen nach 30 Jahren Wiedervereinigung endlich zutrauen, dass die entsprechende Qualifikation und menschliche Größe haben, wichtige Stellen zu besetzen. Es sollte nicht noch mal 30 Jahre dauern. Also ich würde sagen, eine Ostdeutschland-Debatte müsste sich dadurch auszeichnen, dass sie sozusagen nicht Leute ausschließt, sondern Leute reinholt und sagt, also wer sich für die Geschichte, für die mentalitätsgeschichtliche Erinnerung Ostdeutschlands interessiert, wird zum Teil des kommunikativen Gedächtnisses. Also es geht ja nicht darum zu sagen, alle, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR vor 1990 oder einem bestimmten Stichtag geboren sind, sind Ostdeutsche und alle anderen danach nicht, sondern oder können an der Debatte teilnehmen oder nicht. Das halte ich für Quatsch. Ja. Das Thema, was vom NSU-Tribunal letztes Jahr auch propagiert wurde, finde ich, sollten wir viel, viel mehr pushen, dass der Osten migrantisch bleibt und war und sein wird und wir das mitbestimmen und kreieren und kreiert haben. Oder auch so diese die ostdeutschen Erfahrungen in der DDR, indem man die irgendwie vergleicht, kann man ja Gemeinsamkeiten herausstellen und über Gemeinsamkeiten irgendwie auch eine gemeinsame Stärke entwickeln, die halt nicht darum geht, sich zu unterscheiden voneinander, sondern zu sagen, ey, ja krass, so, wir fühlen uns irgendwie auf eine Art und Weise, also aus ostdeutscher Perspektive, vielleicht benachteiligt von den Wendeerfahrungen und von dem Verlust von Arbeit und Sicherheit und so weiter. Aber das sind genau die gleichen Erfahrungen, die migrantisierte Leute auch machen mussten. Und vielleicht ist da irgendwie auch so ein Moment davon, hey, lass uns die Kämpfe doch da verbinden oder so. Und vor allem so ein Verständnis füreinander aufbringen, als halt wie die AfD das macht, das halt so zu spalten. Das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz, dass man den Rechten und Konservativen nicht den Osten überlässt. Wenn man sich das anguckt, hat Pegida und die AfD zum Beispiel, haben sie die Osterzählung sehr, sehr für sich vereinnahmt. Das fängt damit an, dass Montagsdemonstrationen bei Pegida stattfinden, dass der Slogan "Wir sind das Volk", der nie völkisch 89 gemeint war, sondern der eigentlich bedeutet hat, wir hier unten gegen die da oben, dass der völlig vereinnahmt worden ist und der auch von links sozusagen den Rechten überlassen worden ist, muss man letztendlich eigentlich konstatieren. Und wir sagen sozusagen als Aufbruch Ost, es braucht eigentlich eine neue Ostlinke, eine junge Bewegung sozusagen, die sich sowohl aus Ostdeutschen als auch aus Westdeutschen zusammensetzt und diese Themen sozusagen nicht den Rechten überlässt. Der linke Gegenentwurf ist ja eigentlich da. indem wir uns quasi hinstellen und sagen, wir sind halt nun mal Ostdeutsche, wir sind aber links, oder so sehe ich mich da zumindest. Also ich habe mich nie irgendwie da einordnen können oder fand es schon immer geradezu beleidigend, wenn es quasi, wenn dieses blöde Klischee kommt, ja, Ostdeutschland, das ist ja alles rechts, weil das ist zum einen extremst platt, einfach so buff zu sagen, ist das wirklich ein blödes Klischee. Und es ist auch, finde ich, gefährlich und sehr, sehr, sehr, sehr unfreundlich und unfair gegenüber den Leuten, die in der Provinz, also jetzt mal abgesehen von den Ständen, die in der Provinz noch da sind, die die Fahne hochhalten, die kämpfen, die sich mühen, die Initiativen bauen. Ja, und denen wird dann nochmal so richtig in your face gesagt, du bist doch aus Sachsen. Sind da alles Nazis da. Und es tut mir immer ganz sehr leid um die Leute, die ich quasi ja auch irgendwie im Stich gelassen habe, indem ich in die Großstadt abgehauen bin. Und die tut es mir dann immer leid, die quasi da sind und die versuchen, was aufzubauen und diesem Narrativ gegenzuarbeiten. Das hatten wir, als ich Kind war, ist ganz viel immer so geschwafelt worden von der national befreiten Zone. Und dem arbeitet man nur entgegen, wenn man dieses Narrativ bricht und wenn man dagegen arbeitet. Und wenn dann aber von außerhalb genau sowas wieder projiziert wird, dann spielt es den Rechten mit ihrer Scheißidee total in die Hände. Und das finde ich tatsächlich richtig gefährlich und ist auch sehr schade. Ich vermisse da ein bisschen Solidarität von westdeutschen Linken auch tatsächlich, anstatt sich platt drüber lustig zu machen und sich selbst quasi zu erhöhen, weil, haha, das sind ja Deutsche, über die darf ich mich ja lustig machen, über die kann ich mich erhöhen, ist das einfach nur blöd. Es ist absolut unlustig mittlerweile und kindisch und man sollte viel lieber Solidarität zeigen und sich hinstellen und sagen, es ist richtig geil, dass ihr da seid. Wir werden siegen, wir werden siegen, wir Ja, was ist es eigentlich, dieses Ostdeutschland? Haben wir ein bisschen gedreht und gewendet. Die Frage zuletzt übrigens auch mit Volker Braun. Und da blätter ich ein bisschen in der Programmzeitung von Korax, die gerade frisch erschienen ist, denn da gibt es hinten Empfehlungen. Und Volker Braun ist schon weit über 80 und am Montag in Halle im Literaturhaus ab 19 Uhr gibt es eine Lesung und ein Gespräch mit ihm. Eines der Hauptthemen, zumindest der fast letzten 35 Jahre, ist für ihn auch die Gründe für das Scheitern der DDR. Hat lange auch geschrieben in der durchaus empfehlenswerten Zeitschrift Das Argument, gibt es auch mittlerweile nicht mehr. Und natürlich Volker Braun, zahlreiche Literaturpreise bekommen, hat Dramen veröffentlicht, Lyrik veröffentlicht, Erzählungen, großartige Hörspiele. Und er wird 19 Uhr am Montag in Halle aus seinem Werk lesen, kommt ins Gespräch, einen Abend, der sicherlich ganz schön werden kann. 19 Uhr am Montag in Halle im Literaturhaus. Und das war nicht die einzige Empfehlung hier. An dieser Stelle zum Beispiel aufs Wochenende geschaut, wer Lust hat auf so ein paar Shoegaze-Fundamente, mal rau, mal zerbrechlich, der ist am Samstag im UT Konnewitz in Leipzig genau richtig. Da haben wir unter anderem die Formation Slow Crush. Das am Samstag im UT Konnewitz oder so ähnlich zu hören. Die Band Slow Crush haben wir vernommen. Und wo ich schon beim Samstag bin, Korax-Programm am Wochenende, da bleiben wir sehr lokal. Wir wollen in vielen Stunden hallische Initiativen und hallische Orte vorstellen, hallische Initiativen zu Wort kommen lassen. Und wenn ich jetzt hallische Orte sage und Sie oder ihr denken, hä, was könnte das denn sein? Findet man doch bestimmt auch im Internet. Es kommt ein bisschen anders daher, unser Programm, morgen und übermorgen. Und einen dieser hallischen Orte wollen wir schon mal hier präsentieren. Also das, was Sie gerade gehört haben, das sind Geräusche, wie sie in einem Hafen zu hören sind. Und so hier? Klingt ein anderer Hafen. Stella, du kommst von der Küste, wir haben dich extra importiert. Wie sieht so ein Hafen eigentlich aus? Ein Hafen hat eigentlich Schiffe und nicht so nix wie hier, außer ein paar Leute im Wasser, also ein paar Vögel. Und hier ist einfach nur Wasser. Und mir wurde gesagt, dass das ein Hafen ist, aber für mich wäre das jetzt einfach nur so, ach, wir haben hier mal so eine Lücke gemacht in der Stadt und hier läuft jetzt Wasser rein und es ist schön, aber das ist kein Hafen. Hier ist ja nicht mal eine Schleuse, hier ist nichts. Doch, hier ist was, hier ist ein Hafenbecken und das sieht spektakulär aus. Ich würde mal sagen, wie lang mag das sein? 400 Meter vielleicht? Ja, 400 Meter Kai, der allerdings leer ist. Also zumindest da, wo die Schiffe sein müssten, denn in dem Becken, da gibt es eigentlich ein Boot ganz hinten am Ende, das wird der Hafenwart sein oder wie auch immer die heißen, die aufpassen. Vielleicht ist das sogar ein Lotsenboot. Könnte auch sein. Und vier Haubentaucher. Das ist alles, was auf dieser Wasserfläche zu sehen ist. Stattdessen stehen aber links und rechts an diesem Hafenbecken, was so lang ist und ganz schmal eigentlich nur, Container. Und hier ist auch ein großer Kran, so ein Containerkran. Aber die Container befinden sich auf Waggons. Also ist ein Zug. Das wiederum macht den Hafen auch aus. Da ist ja auch immer Container auf Zug. Also insofern, dieses Charakteristikum gibt es hier auch am Hallischen Hafen, wo wir nämlich jetzt sind und wo es eigentlich nur wenige Leute wahrscheinlich hinverschlägt, weil der A ein bisschen weit außerhalb liegt und B jetzt auch nicht wirklich der attraktivste Ort von Halle ist, würde ich mal sagen. Nee, also erstmal würde man hier sowieso nicht herfinden und dann würde einen die Umgebung auch sofort abschrecken und man sehnt sich ins Wohnzimmer zurück. Denn hier neben mir ist so ein furchtbar hässliches Gebäude, wo Getreide statt Halle Trotha dran steht und so ein paar Ähren dran gemalt sind. Und das sollte man eigentlich abreißen. Das Einzige, was mich hier noch so ein bisschen an Hafen erinnert, ist der Wind, der mir ins Gesicht schlägt oder so, naja, sanft tangiert. Also normalerweise, wenn man im Hafen steht, dann fällt man fast um, wenn man da auf dem Deich ist und versucht, sich gegen den Wind zu stemmen. Das schafft man nämlich nicht. Hier ist so ein leichtes Lüftchen, was für Halle aber eigentlich auch schon ziemlich ungewöhnlich ist, wie ich finde. Ansonsten erinnert hier nichts an Hafen. Das ganze Ding ist irgendwann in den 20er Jahren gebaut worden, als Halle als Wirtschaftsstandort eben auch einen richtig großen Hafen brauchte. Der bis dahin benutzte Sophienhafen ist nicht mehr groß genug gewesen für den Güterumschlag. Es wurden diverse Rohstoffe per Schiff hierher gebracht. Und das Ganze hielt eigentlich auch an in seinem Bedeutungsanwuchs bis in die 70er Jahre. Ab da allerdings ging es bergab mit dem Güterumschlag im Hafen von Halle. Und zwar bis heute. Also heute ist es ungefähr bei null, was so den tatsächlichen von Schiff auf Schiene Güterverkehr angeht. Allerdings handelt es sich hier bei, also zumindest aus meiner Sicht, bei diesem Hafen um den größten Schildbürgerstreich, den sich Halle geleistet hat, denn im vorauseilenden Gehorsam und in Erwartung des großen Wirtschaftserfolges, vielleicht haben auch die Projektierenden damals dem Kohl geglaubt, wie viele andere auch, als er von blühenden Landschaften sprach, dachte man, die Wasserwege werden ausgebaut und so wird Halle über die Saale und Elbe an den großen Binnenschifffahrtsverkehr angebunden, wo sogenannte Europafrachter auch die Saale beschiffen können. Jetzt bin ich eher Freund ökologischer Ideen und unveränderter Flussläufe und freue mich sehr darüber, dass hier nicht diese Riesenkähne herkommen. Aber wie das so ist, die Leute, die über den Hafen und die Notwendigkeit nachgedacht haben, haben mit dem Hafen angefangen. Ja, man hätte natürlich warten können, bis der Weg zum Hafen fertig ist, aber man hat sich überlegt, warum nicht das Dach zuerst bauen Und genau das ist passiert. Der Hafen ist also so ein bisschen saniert worden und ausgebaut und so fertig gemacht worden, dass hier die großen Binnenfrachtschiffe anlegen können. Das machen sie zum Glück nicht. Wie gesagt, zum Glück aus ökologischen Gründen. Wirtschaftlich ist das allerdings so eine Art Genickbruch gewesen für diesen Hafen in Halle. Also der Hafenwirt steht bei Wikipedia, der Hafenwirt nur selten, meist im Abstand von mehreren Monaten bis Jahren von Frachtschiffen angelaufen. Das Hafenbecken ist wahrscheinlich deswegen an einen Fischereibetrieb verpachtet. Das überwiegende Tätigkeitsfeld des Hafens ist der Güterumschlag zwischen Schiene und Straße. So ist das also. Das heißt, aus dem Hafen ist eigentlich sowas wie ein Güterbahnhof geworden. Das Einzige, was mir einfallen würde, wie man diesen Hafen oder dieses bisschen Wasser hier noch nutzen könnte, die Schiene ist rechts von mir und die Container stehen links von mir. Das heißt, es kann sein, wenn ganz nostalgische Menschen diesen Hafen nutzen wollen, könnten sie theoretisch ein Boot nehmen und von rechts bis nach links fahren, um die Container dahin zu bringen. Wenn man jetzt hier vorne noch eine Mauer einzieht, also links und rechts sind welche und vor uns ist eine, könnte man da hinten sogar ein Schwimmbecken draus machen. Und dann müsste man nur noch menschenwürdiges Wasser einlaufen lassen und den Rost so ein bisschen abkratzen, dann wäre das ein super Schwimmbecken. Okay, also Radio Korax schlägt das vor. Und dann ist auch noch Platz für die Fischerei-Dingsterbumster. Die können immer noch angeln und fischen oder was auch immer. Ansonsten hat das hier nicht viel Sinn, aber ist für Halle, finde ich, eine Besonderheit. Die einzige Stadt mit einem Hafen, die eigentlich überhaupt keinen Hafen braucht und ihn auch nicht benutzt. Genau, trotz alledem und vielleicht auch deswegen hat ja der Umweltminister von Sachsen-Anhalt erst in der letzten Woche gefordert, dass die Elbe ausgebaut wird und da machen wir mal so eine Klammer dran und also auch die Saale, damit der Hafen in Halle einen Sinn bekommt. Ich hoffe, er bleibt weiter so herrlich sinnlos, wie er ist, dann ist es nämlich schon fast wieder Luxus und wir stehen auf Luxus. Also der hallische Ort dieser Woche ist der Hafen in Halle-Trotha. Immer ein Ausflug wert. Ich bin ein Mädchen aus Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich lieb das Lachen der Matrosen, ich lieb jeden Kuss, der nach Salz schmeckt und nach Teer. Wie alle Mädchen in Piräus, so stehe ich Abend für Abend hier am Kai. Und warte auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir den einen, den ich so lieb wie keinen und der mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen. Ja, es gibt Orte, hallische Orte, die man gar nicht der Stadt zuordnen würde. Da ja unlängst hier der Hafen so zum Thema wurde, habe ich gedacht, ich führe Sie mal an einen Ort, der noch ein kleines Stück weiter nördlich des Hafens ist. Die Stadtgrenze sozusagen. Da, wo ein kleines Flüsschen, also eigentlich ein Bach, Halle vom Saalkreis trennt. Hier stehe ich jetzt, es ist 5 Uhr morgens, also etwas früher, als Sie das jetzt hören, und bin eigentlich in so einer Art Sumpflandschaft. Denn hier fließt die Götsche durch einen Altarm der Saale, quasi ein Tal, was so groß ist wie das Saaletal, wie Sie es so kennen, nur dass eben ein kleiner Bach durchfließt, der aber dadurch, dass er so schön rummeandert, das Ganze in ein Riesensumpfgebiet verwandelt. Und man schaut quasi auf Röhricht, Weiden, Binsen, Dickicht und hört das, was Sie jetzt hören. Hier mündet die Götsche in die Saale. Und das ist an sich natürlich nichts Spektakuläres, aber wenn man hier steht, dann doch. Denn es mutet an wie Wildnis sozusagen. Die letzten 300, 400, 500 Meter der... Eine Wasserralle übrigens. Die letzten 300, 400 Meter der Götsche, die sind Wildnis geworden. Hier in diesem kleinen Gebiet zwischen Wasserwirtschaft und Brachwitzer Straße, da hat sich jetzt sowas zurückentwickelt, wie es wahrscheinlich mal aussah irgendwann vor 500 Jahren. Hier verbindet sich Stadt mit Wildnis, die es sonst eigentlich gar nicht gibt. Also es gibt ja hier gar keine Wildnis. Es ist ja alles Kulturlandschaft seit Jahrhunderten. Und ich stehe jetzt aber mitten im Sumpf, wo Blaukehlchen, Wasserralle, Sumpfohreule, Grauspecht, Trauerfliegenschnepper, Fasan natürlich und Zwergrohrdummel ein Domizil gefunden haben. Weiß gar keiner. Sie können das besuchen, indem Sie einfach am Hafen vorbeifahren, die Brachwitzer Straße zur Franzigmark hinauf und dann gibt es da so einen kleinen Weg nach links zur Saale hin und da sind Sie auf einmal mittenmang in dieser Landschaft, die begrenzt ist von 300 Jahre alten Aue-Waldbäumen und dazwischen eben diese schöne Sumpflandschaft. Und da das ja auch ein entspannendes Moment sein soll, so ein hallischer Ort, lasse ich sie noch ein bisschen allein mit dem Viehzeug hier. Ja, ein Einblick in hallische Lebensrealitäten, ein hallischer Ort vorgestellt. Viel mehr davon gibt es im Wochenendsprogramm von Korax in den nächsten zwei Tagen, Samstag und Sonntag, fast der ganze Tag bis in den Abend hinein. Stellen wir hallische Initiativen vor, begeben uns an hallische Orte, die mal etwas bekannter, oft aber auch etwas unbekannter sind. Und mit diesem Hinweis und diesem Ausblick war es das hier mit dem letzten tagesaktuellen Magazin. Wir nennen ihn den Widerhall, doppeldeutig wie so oft. Im Folgenden wird's etwas blutig. Bloody Mary, die feministische Redaktion Clotal Stop zum Thema Blut. Stell dir vor, eine Welt ohne Korax. Radio Korax, nicht kommerziell, frei, vielfältig. Wir brauchen deine Unterstützung, damit freies Radio leben kann. Werd unser Freund. Der Förder- und Freundeskreis Radio Korax, abgekürzt FFK, die Idee, unabhängig zu sein, unabhängig zu bleiben, ganz eng damit verbunden. ffk.radiokorax.de, die Adresse für weitere Infos, unterstützt, macht, hört, freies Radio. ffk.radiokorax.de. Nächtens war ich trunken in einem seltenen Loch, bin gleich darin versunken, weil Land trank ich wohl immer noch. Weiland trank ich wohl immer noch. Beide Arme kraftvoll stiegen mich aus des Lohes Grund, wollten trotzig Held nicht fallen, sehen Lustgen Becher in den Grund. Lustgen Becher in den Grund. Gelächter in den Grund. This is Radio Korax 95.9.